Abschnitt 1 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 1, Einleitung, Teil 1. Es war im Sommer 1882, als ich an Bord des norwegischen Seehundfängers Viking unter dem noch unbekannten Teil der grönländischen Ostküste auf dem 66. Grad nördlicher Breite im Eis stecken blieb. 24 Tage lagen wir dort fest, und mit jedem Tage wurden wir zum Entsetzen der Besatzung der felsigen Küste näher getrieben. Die Berggipfel und Gletscher dort hinter dem Treibeise lagen am helllichten Tage da und glänzten. Am Abend und zur Nachtzeit, wenn die Sonne sie bei ihrem Rundgang berührte und den Horizont hinter ihnen in ein Feuermeer verwandelte, trat ihre wilde Schönheit noch mehr hervor. Dass das Fernrohr vom Großmast aus mehr als einmal am Tag in Westen gerichtet wurde und dass diese ganze unbekannte Welt meine junge Seele zu sich hinzog und lockte, ist wohl kaum zu verwundern. Unablässig grübelte ich darüber nach, wie diese Küste zu erreichen sei, die so viele vergebens gesucht haben, und ich kam zu dem Resultat, dass sie zu erreichen sei, wenn nicht durch das Eis vermittels eines Schiffes, wie man das früher versucht hatte, so doch über dasselbe. Und zwar, indem man Boote hinter sich herzog. Ich wollte sogar gleich einen Versuch machen und allein über das Eis an Land spazieren. Dies Vorhaben scheiterte jedoch an dem Kapitän, der es unter den obwaltenden Verhältnissen nicht verantworten zu können glaubte, dass irgendjemand das Schiff auf längere Zeit verließ. Nach meiner Heimkehr schrieb ich infolge meiner Aufforderung einen Artikel in der Geographisk Tidsskrift, 7. Band, Seite 76, in welchem ich meine Vermutung aussprach, dass sich Grönlands Ostküste ohne Schwierigkeiten würde erreichen lassen, indem man mit einem norwegischen Seehundfänger so weit wie möglich vordränge, das Schiff dann verließe und sich über das Eis an Land begebe. Dass mir schon damals der Gedanke vorschwebte, in das Innere des Landes vorzudringen, lässt sich also nicht leugnen. Dieser Gedanke gewann jedoch erst bei einer späteren Gelegenheit feste Gestalt. Es war an einem Herbstabend im darauffolgenden Jahre. Also 1883. Ich erinnere mich dessen, als sei es gestern gewesen. Ich saß und hörte gleichgültig zu, wie aus den Zeitungen vorgelesen wurde. Da fesselte meine Aufmerksamkeit plötzlich ein Telegramm, welches berichtete, dass Nordenskjöld glücklich von seiner Expedition nach Grönlands Inneren zurückgekehrt sei, dass er keine Oasen, sondern nur endlose Schneefelder gefunden habe, auf welchem seine beiden Lappen in kurzer Zeit eine unglaubliche Strecke zurückgelegt und sich äußerst günstig über die Schneeschuhbahn geäußert haben sollten. Der Gedanke, Grönland auf Schneeschuhen von einer Küste bis zur anderen zu durchdringen, durchzuckte mich wie ein Blitz. Der Plan war fertig, so wie er später vorgelegt und ausgeführt wurde. Mein Plan war in aller Kürze der folgende. Wenn man eine Expedition kräftiger Schneeschuhläufer auf zweckmäßige Art ausrüstete, so mussten diese imstande sein, Grönland zu durchqueren, falls sie von der richtigen Seite anfingen. Dieser letzte Punkt aber war von großer Wichtigkeit. Fing man, wie alle früheren Expeditionen, von der Westküste an, so konnte man sicher sein, nicht durchzudringen. Man würde in dem Falle die Fleischtöpfe Ägyptens hinter sich haben, während man vor sich nur die unbekannte Eiswüste und die Ostküste hatte, die nicht viel besser ist. Und selbst für den Fall, dass man durchdrang, hatte man einen ebenso langen Weg zurückzulegen, um wieder in die Heimat zu gelangen. Der einzig sichere Weg war meiner Meinung nach, durch das Treibeis vorzudringen, an Grönlands öder, eisbedeckter Ostküste zu landen und sich von hier aus nach der bewohnten Westküste zu begeben. Auf diese Weise brach man alle Brücken hinter sich ab. Man hatte nicht nötig, die Mannschaft vorwärts zu treiben. Die Ostküste würde kaum einen einzigen zur Umkehr verlocken, während vor uns die Westküste lag, die uns mit allen Annehmlichkeiten der Zivilisation winkte und zu sich zog. Da war keine Wahl. Nur vorwärts. Die Parole würde lauten, der Tod oder Grönlands Westküste. Im folgenden Jahr setzte ich meinen Plan einem Bekannten in Dänemark brieflich auseinander und machte den Vorschlag, eine dänisch-norwegische Expedition nach der Ostküste Grönlands zu unternehmen. Die Dänen sollten die Ostküste untersuchen, während sich die Norweger auf Schneeschuhen über das Inlandseis nach der Westküste begaben. Dieser Vorschlag führte jedoch zu keinem Resultat, und da ich anderweitig stark in Anspruch genommen war, ruhte die Sache während einiger Jahre. Erst im Herbst 1887 fasste ich den Entschluss, meinen Plan allen Ernstes wieder aufzunehmen. Meine ursprüngliche Absicht war es, die Expedition mit Privatmitteln auszuführen. Als ich aber von verschiedenen Seiten dringend aufgefordert wurde, die norwegische Universität um die nötigen Mittel zu ersuchen, um der Expedition dadurch ein öffentliches, nationales Gepräge zu verleihen, willigte ich ein und reichte ein Gesuch um 5000 Kronen zu der Ausführung einer Reise nach diesem Plan an die Universität ein. Das Gesuch wurde auf das Kräftigste von dem akademischen Kollegium unterstützt und der Regierung übersandt, damit diese die Sache in Erwägung ziehen und das Gesuch auf reguläre Weise als Regierungsvorschlag an das Storting weiter fördern sollte. Von der Regierung erhielt ich indessen die Antwort, dass man nicht glaube, auf den Vorschlag eingehen zu können, und in den regierungsfreundlichen Organen hieß es sogar, dass man keinerlei Grund habe, das norwegische Volk die große Summe von 5000 Kronen bezahlen zu lassen, damit ein Privatmann eine Vergnügungsreise nach Grönland unternehmen könne. Die meisten, die von meinem Plan hörten, hielten ihn für den reinsten Blödsinn. Ich müsste entweder nicht bei meinen fünf Sinnen oder doch mindestens lebensüberdrüssig sein. Was denn in Grönlands Innerem zu holen sei? Glücklicherweise war eine Unterstützung seitens der Regierung oder anderer keine Notwendigkeit für mich, denn ich erhielt von einem Manne in Kopenhagen das Anerbieten, mir die Summe, um welche ich eingekommen war, auszubezahlen. Dieser Mann war der Etatsrat Augustin Gamel, der sich schon durch die Ausrüstung der Dimfna-Expedition um die arktische Forschung verdient gemacht hatte. Dies Anerbieten von einem Ausländer und einem mir persönlich unbekannten Manne, zu einer Expedition beizutragen, welche von den meisten für Wahnsinn erklärt wurde, erschien mir so edelmütig, dass ich mich keinen Augenblick besinnen konnte, es anzunehmen. Erst im Januar 1888 trat ich in einem Artikel in der norwegischen Zeitschrift Naturen, betitelt Grönlands Inlands ist, mit meinem Plan an die Öffentlichkeit. Nachdem ich unter anderem die zahlreichen früheren Versuche, in das Innere Grönlands vorzudringen, erwähnt hatte, sage ich, mein Plan ist in aller Kürze der folgende. Mit 3 bis 4 der besten, ausdauerndsten Skiläufer, die aufzutreiben sind, beabsichtige ich, mich anfangs Juni mit einem der norwegischen Seehundfangfahrzeuge von Island aus nach Grönlands Ostküste zu begeben und ungefähr beim 66. nördlichen Breitengrad zu versuchen, mich so weit wie möglich der Küste zu nähern. Fußnote: Am liebsten wollte ich bei dem unbekannten Scoresby-Fjord weiter nordwärts landen. Dazu musste man jedoch ein besonderes Fahrzeug mieten. Und da es voraussichtlich Schwierigkeiten machen dürfte, die hierzu erforderlichen Geldmittel aufzutreiben, habe ich diesen Plan vorläufig aufgegeben. Kann das Fahrzeug das Land nicht erreichen, was jedoch nach den von den Seehundsfängern gemachten Erfahrungen, die sich häufig dieser Küste genähert haben, nicht unwahrscheinlich ist? Fußnote: Als Beispiel kann angeführt werden, dass dort im Sommer 1884 sehr wenig Eis war und die Seehundsfänger die Klappmützen beinahe hart am Lande fingen. So verlässt die Expedition das Fahrzeug, sobald dies der Küste so nah wie möglich gekommen ist, und begibt sich über das Eis an Land. Um über das offene Wasser zu gelangen, das sich voraussichtlich in der Nähe der Küste befindet, zieht man ein leichtes Boot auf Schienen hinter sich her über das Eis. Dass eine solche Fahrt über das Treibeis möglich ist, glaube ich aufgrund früherer Bekanntschaft mit demselben annehmen zu können. Im Jahre 1882 machte ich nämlich mit dem Seehundsfänger Viking aus Arendal eine Reise in diese Gegend und wir saßen im Juni an der Ostküste von Grönland im Eise fest. 24 Tage hindurch trieben wir an der Küste, an welcher ich jetzt an Land zu gehen gedenke, entlang. Und ich hatte während der Zeit auf meinen zahlreichen Wanderungen und Jagdausflügen reichliche Gelegenheit, Bekanntschaft mit der Beschaffenheit des Eises und den Schneeverhältnissen zu machen, wie wir auch auf unserer Reise häufig infolge plötzlicher Einklemmungen gezwungen waren, unsere Boote lange Strecken über die Eisstollen zu ziehen. Auf diese Weise glaube ich also, das Land erreichen zu können. Am liebsten würde ich es sehen, wenn dies ein wenig nordwärts von Kap Dan geschehen könnte, da die Küste hier noch nicht von Europäern bereist ist und schon an der Küste vielerlei von Interesse zu untersuchen sein würde. Weiter südwärts dagegen ist die Küste verhältnismäßig bekannt, da die dänische Frauenbootsexpedition unter Kapitän Holms Leitung im Jahre 1884 bis zu einem etwas nördlich von Kap Dan gelegenen Punkt vordrang und in Angmagsalik, einer Kolonie heidnischer Eskimos, etwas südlich von dem genannten Vorgebirge überwinterte. Nachdem wir die Untersuchungen an der Küste gemacht haben, die sich ohne große Zeitvergeudung ausführen lassen, treten wir so bald wie möglich die Wanderung über das Inlandseis an. Gelangt die Expedition nördlich von Kap Dan ans Land, so beginnen wir unsere Wanderung am Ende eines der dort belegenen Fjorde. Landen wir dagegen südlicher, so müssen wir uns in den tiefen Sermilik-Fjord begeben, um von dort aus auf das Eis zu kommen. Die Expedition versucht, gleich so hoch wie möglich auf eisfreies Terrain zu gelangen, selbst wenn die Steigung hier bedeutend stärker sein sollte als auf den Gletschern. Hierdurch hat man nämlich den Vorteil, dass man, wenn es sich endlich als notwendig zeigt, auf das Eis zu gehen, voraussichtlich flacheres und ebeneres Eis finden und gleichzeitig das schlimmste Gletschereis vermeiden wird, das uns durch seine Unebenheiten und Spalten nicht geringe Gefahren und Hindernisse in den Weg legen kann. Auf das Eis gekommen, richtet die Expedition ihren Kurs auf Christians Haar an der Disco-Bucht und sucht diesen Ort baldmöglichst zu erreichen. Indem man sich nach der Disco-Bucht begibt, statt eine südlichere Richtung einzuschlagen, hat man auf der einen Seite den Vorteil, dass man auf dem nördlicheren Wege voraussichtlich eine bessere Schneeschuhbahn finden wird und auf der anderen Seite den, dass man an der Disco-Bucht, wo keine tiefen Fjorde in das Land einschneiden, verhältnismäßig leicht bewohnte Orte antreffen wird, da die vor der Küste belegene Disco-Insel mit ihren etagenförmigen Basaltklippen vom Inlandseise aus gesehen einen guten Wegweiser abgeben dürfte, um von dort mit Leichtigkeit nach einer der beiden Kolonien, Jakobshafen oder Christianshaab, zu gelangen, die ungefähr einen halben Grad voneinander entfernt an der Disco-Bucht liegen. Die Entfernung von der Ostküste, wo ich zu landen gedenke, bis zu der Disco-Bucht, beträgt ungefähr 670 Kilometer. Wenn man nun rechnet, dass man täglich 20 bis 30 Kilometer zurücklegen kann, was für Schneeschuhläufer sehr mäßig gerechnet ist, so wird die Reise nicht über einen Monat währen. Nimmt man aber Proviant für die doppelte Zeit mit, so scheint alle Wahrscheinlichkeit für einen glücklichen Ausgang vorhanden zu sein. Der Proviant muss auf Schlitten gezogen werden. Außer den gewöhnlichen Schneeschuhen, Ski, denke ich eine andere Art Schneeschuhe, Truger. Fußnote: Diese Truger sind aus einem ovalen Holzrahmen gebildet und mit einem Weidengeflecht überspannt. Sie werden in Norwegen viel angewendet, selbst für Pferde mitzunehmen, die dort, wo der Schnee weich und nass ist, zweckmäßiger sind. Neben dem Proviant für ungefähr 2 Monate sowie den verschiedenen Arten von Schneeschuhen sollen ferner die notwendigen Instrumente zur Ortsbestimmung etc. etc. mitgenommen werden. Dass gegen einen Plan wie diesen auch in der Presse mehr oder weniger kräftige Einwendungen erhoben wurden, ist ja nicht zu verwundern. Sie zeichneten sich jedoch durchgehend dadurch aus, dass sie auffallende Unkenntnis der Eis- und Schneeverhältnisse sowie der Passage über die Eis- und Schneefelder verrieten. Ich kann mir das Vergnügen nicht versagen, hier einige kleine Auszüge aus einem Vortrag wiederzugeben, der von einem jungen dänischen Grönlandsfahrer in Kopenhagen gehalten und in der dänischen Zeitschrift Neue Erde, Ny Jord, im Januar 1888 abgedruckt worden ist. Da heißt es unter anderem: Andere Pläne sind nicht weiter als bis auf das Papier gelangt, so zum Beispiel der Vorschlag, in einem Ballon quer über das Inlandseis zu gehen, der schon Ende des vorigen Jahrhunderts gemacht wurde. Zu der letzten Klasse von Vorschlägen, die bis dahin nur auf das Papier gelangten, gehört auch derjenige, der von dem nordischen Zoologen, vom Konservator an dem Museum zu Bergen, Fridtjof Nansen, gemacht ist. Es ist sehr viel, was für den Grundgedanken in Nansens Expedition spricht. Sowohl, dass er sich von der Ostküste nach dem zivilisierten Teil Grönlands hinüber zu begeben gedenkt, statt umgekehrt, als auch, dass er als tüchtiger Skiläufer Ski als Beförderungsmittel benutzen will. Aber mit dieser Anerkennung der Grundgedanken des Planes muss auch für jeden, der etwas von den Verhältnissen kennt, die Anerkennung aufhören. Schon die Art und Weise, wie Nansen die Ostküste zu gewinnen gedenkt, indem er nämlich die sichere Schiffsplanke verlassen und gleich einem Eisbären von einer schaukelnden Eisscholle auf die andere wandern will, bis er das Ufer erreicht hat, ist ja so dummdreist, dass man nicht weiß, was man dazu sagen soll. Jedoch den Fall gesetzt, das Glück wäre den Kühnen hold und Nansen erreicht die Ostküste Grönlands. Was will er dann anfangen, um das eigentliche ebene Inlandseis zu erreichen? Mit anderen Worten, wie will er über den äußeren Rand des Inlandseises gelangen, wo Fels auf Fels aus der Eisdecke emporragt und diese aller Wahrscheinlichkeit nach an den meisten Stellen unpassierbar macht? Nansens Plan, gerade die steilen Küstenfelsen zu erklimmen und von dort auf das aufgedämmte hohe Eisfeld zu spazieren, verrät deshalb eine vollständige Unkenntnis der Verhältnisse. Mit dem, was man vom Außenlande sehen kann, hört meine Erfahrung auf, und ich kann deswegen nicht darauf eingehen, den Plan zu kritisieren, der darauf ausgeht, den inneren Teil des Inlandseises zu passieren und eine genügende Menge Proviant mit sich zu führen. Ich glaube übrigens, dass sich dieser Plan möglicherweise ausführen ließe, falls Nansen wirklich über den ersten Rand des Eises gelangen könnte. Auf etwas ganz anderes dagegen halte ich mich für verpflichtet und berechtigt, in der vorliegenden Angelegenheit aufmerksam zu machen, nämlich, dass meiner Ansicht nach niemand das moralische Recht hat, durch Wagnisse, die nur eine geringe Aussicht haben, zu irgendwelchem Resultat zu führen, die Eskimo-Einwohner Ostgrönlands zu belästigen, indem man von ihnen verlangt, dass sie einem aus der Klemme helfen, in die man sich selber ohne jeglichen Zweck hineinbegeben hat. Es kann nämlich für uns wenige, die etwas von den Verhältnissen im dänischen Ostgrönland kennen, kein Zweifel darüber sein, dass man, so wie Nansens Plan entworfen ist, falls nicht das Schiff die Küste erreicht und auf ihn wartet, bis er gezwungen ist, seinen Plan aufzugeben, 10-1 wetten kann, dass Nansen entweder sein Leben und vielleicht das andere ohne allen Zweck aufs Spiel setzt oder auch, dass er von den Eskimos aufgenommen und von diesen an der Küste entlang bis zu den dänischen Stationen an der Westküste geführt wird. Niemand aber hat das Recht, die Ostgrönländer ohne Zweck zu einer langen und für sie verderblichen Reise zu veranlassen. Diese Artikel waren sicher in bester Absicht geschrieben, aber sie geben doch ein klares Beispiel, welche fast abergläubische Angst viele Menschen, und darunter selbst Sachverständige und Autoritäten, vor dem Inlandseise und vor einer Passage über die Schnee- und Eisfelder bis vor ganz kurzem empfunden haben müssen. Der Verfasser des oben erwähnten Artikels hatte sich selber mehrere Jahre lang am Rande des Inlandseises aufgehalten, aber niemals war ihm der Gedanke gekommen, einen kleinen Spaziergang über diesen Rand hinaus zu machen. Er würde sicher schon bei den ersten Schritten viele seiner groben Irrtümer eingesehen haben und sich darüber klar geworden sein, was eine völlige Unkenntnis der Verhältnisse bedeutet. In einem anderen, wenn möglich noch weniger sachkundigen Artikel hieß es, dass wenn Nansen selber so verrückt sein wolle, so etwas zu wagen, er doch sicher nicht einen einzigen Menschen mit sich bekommen würde und allein könne er das Wagnis doch nicht unternehmen. Auch in der englischen Presse erschienen mehrere Artikel gegen die Expedition. Aber trotz aller dieser warnenden Stimmen und trotz der allgemeinen Ansicht, dass das Ganze eine Tollheit sei, fanden sich doch genug Menschen, die sich daran beteiligen wollten. Ich erhielt über 40 Gesuche von Leuten in den verschiedensten Stellungen. Da waren Offiziere, Pharmazeuten, Kaufleute, Bauern, Seeleute, Studenten etc. etc. Und außerdem waren noch viele da, die kein direktes Gesuch einreichten, die aber sagten, dass sie mehr als gerne mit wollten und dass sie sich melden würden, wenn sie wüssten, dass es ihnen nützen könne. Es waren auch nicht allein Norweger, sondern aus Dänemark, Frankreich, Holland und England liefen gleichfalls Gesuche ein. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau im August 2024.